بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter إن شاء الله تعالى mit unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida mit der 23. Frage: Was ist der Beweis aus Koran und Sunna, dass Al-Qabul, die Akzeptanz, eine Säule oder eine Bedingung für die für La ilaha illallah ist? Und dann bringt er hier den Koran-Vers aus Surat Safat von 22 bis 36, hat er aufgezählt, wo es anfängt. Zu den Engeln wird gesagt: Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, und so weiter, bis zur Aussage: Sollen wir denn wahrlich unsere Angebeteten verlassen, wegen eines besessenen Dichters? Und hier ist der ausschlaggebende Punkt, dass sie sagen: Nö, das akzeptieren wir nicht. Und das ist ein Beweis der Gegenteiligkeit sozusagen. Also du musst es akzeptieren. Du musst La ilaha illallah akzeptieren. Ja, und nicht sagen, so wie die gesagt haben, sollen wir dann das verlassen, worauf was wir angebetet haben oder was wir schon vorher gemacht haben, für das, was ihr jetzt Neues bringt, oder für das wegen eines besessenen Dichters. Die meinen damit den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber es geht inshallah ta'ala darum, dass man die Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt, der Islam bringt, mit der Wahrheit, dass man die Sache akzeptiert. Und wenn man La ilaha illallah akzeptiert, dann, beziehungsweise dass die Akzeptanz von La ilaha illallah oder die Akzeptanz in La ilaha illallah eine Bedingung ist für La ilaha illallah. Und als zweites bringt er hier den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, einen sehr schönen Hadith in Bukhari Muslim. Er ist lang und man kann eigentlich sehr viel Scharh dazu machen. Aber ich werde den vorlesen, nur den wichtigen Teil inshallah ta'ala rausnehmen, weil ansonsten das zu lange gehen würde hier für unsere Unterrichtsreihe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Gleichnis der Rechtleitung und des Wissens, mit denen Allah mich entsandt hat, ist wie ein reichlicher Regen, der auf ein Gebiet niederging. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergleicht hier die Rechtleitung und das Wissen mit dem Regen. Und das Wissen und die Rechtleitung kommen auf verschiedene Leute, so wie der Regen auf verschiedene Erde trifft. Und dann sagt er hier weiter: Der gute Teil des Erdbodens nahm das Wasser auf und brachte eine Menge an Pflanzen und Gras hervor. Der gute Teil, also der Teil, der gut recht geleitet wurde und der viel Wissen hat. Und damit sind die Studenten, das Wissen und die Gelehrten natürlich gemeint. Er nahm das Wasser auf und brachte eine Menge Pflanzen und Gras hervor. Das heißt, die Gelehrten und Studenten des Wissens haben das Wissen auf und sie brachten auch Früchte mit diesem Wissen. Sie haben den Muslimen einen Nutzen gebracht, so wie das Wasser, als aufgenommen wurde von der Erde, daraus dann die Erde Pflanzen und Gras hervorbrachte, Nutzen für die Menschen brachte. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Es gab aber auch felsige Teile davon, welche das Wasser bewahrten, mit dem Allah den Menschen viel Nutzen bringen ließ. Davon tranken sie selbst, tränkten ihr Vieh und bewässerten davon ihr Feld. Es gab aber auch Teile, die wurden recht geleitet, also die konnten das Wasser nicht aufnehmen, die konnten das Wissen nicht so aufnehmen wie andere, aber sie haben es bewahrt, sie haben das Wasser bewahrt, so dass andere davon profitieren konnten, so dass die Menschen davon trinken konnten, so dass die Vieh davon trinken konnten. Also es war trotzdem irgendwo ein Nutzen, auch wenn sie nicht das Gleiche geschafft haben, hervorzubringen, so auch wenn diese felsige Erde es nicht das Gleiche geschafft hat, das hervorzubringen, wie es der gute Teil des Erdbodens getan hat, hat dieser Teil trotzdem sich bemüht, Allah subhanahu wa ta'ala so zu fürchten, wie es nur ging. Und davon haben dann auch andere Leute profitiert. Und dann geht er weiter und sagte: Der Regen fiel aber auch auf einen sandigen Boden, der das Wasser versickern ließ und keinerlei Pflanzen hervorbrachte. So, der Regen wurde auch von einem Boden aufgenommen, der einfach keinen Nutzen hatte. Er hat das nur für sich genutzt und fertig, sozusagen. Oder es ist einfach nur durch ihn durchgesickert, wie es hier eben heißt. Das Wissen ist nicht angekommen, die Rechtleitung hat ihn nicht getroffen. Die Hujja, die Botschaft kam zu ihm, aber es ist einfach bei ihm durchgesickert. Durch das eine Ohr rein, durch das andere Ohr raus. Und er brachte keinerlei Pflanzen hervor, Das heißt, das hat ihm gar keinen Nutzen gebracht, weder ihm noch jemand anderen. Ich versuche das wirklich kurz zu halten. Ja, ihr merkt, das ist trotzdem sehr lange, Allah muss im Vergleich zu anderen Audios. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: Dies ist das Gleichnis eines Menschen, der sich mit dem Wissen in der Religion Allahs, mit dem Allah mich entsandt hat, ausbildete. Denn er erwirbt damit das Wissen für sich selbst und lehrt das anderen. Ich denke, das ist klar. Allah hat das Wissen der Religion der Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es den Sahaba weitergegeben, die Sahaba, die Tabi'in, bis zu unserer Generation. Und er sagt, er erwirbt das Wissen für sich selbst und lehrt es anderen. Das sind die Gelehrten und die Studenten, die das lernen und später zu Gelehrten werden, das lernen und anderen lehren. Und das Gegenteil, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, stellt denjenigen dar, der damit weder seine Würde erhebt, noch die Rechtleitung Allahs annimmt, mit der ich entsandt worden bin. Also er ist hochmütig gegenüber dem, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde. Er will es nicht akzeptieren, er will es nicht wahrhaben. Und hier ist das eben. Hier ist der wichtige Punkt, dass man die Sache akzeptiert, dass man es annimmt, dass man das Wasser aufnimmt und dass man das verinnerlicht und akzeptiert. Es geht ja hier um die Akzeptanz. Und wer das nicht akzeptiert, der kann mit seinem Hochmut weder seine Würde erheben, noch kann er die Rechtleitung oder noch nimmt er die Rechtleitung Allahs an, mit der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Na, das ist bezüglich der dritten Frage, der Akzeptanz, der 23. Frage. Die Akzeptanz ist das vierte, was wir bis jetzt hatten. Na, und inshallah ta'ala machen wir in der nächsten Unterricht weiter mit der nächsten Frage. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.